frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Bei den Skizzen zu dieser Symphonie der Pastorale finden sich eine Reihe aufschlussreicher Anmerkungen, die über die in der Partitur stehenden deutschen Titel weiter hinausgehen. Nottebohm fand bei den Skizzen folgende Zusätze. Man überlässt es dem Zuhörer, die Situation auszufinden. Oder Sinfonia Characteristica oder Erinnerung an das Landleben. Jede Malerei, nachdem sie in der Instrumentalmusik zu weit getrieben, verliert. Und vor allem mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Das trifft zusammen mit einem Gespräch Goethes, in dem er gefragt wurde, was man malt an der Natur, und antwortete, nichts und alles. Nämlich, so führt er dem Sinn nach aus, nichts, was direkt von außen den Sinnen gegeben ist, was nur an die Sinne rührt. Alles dagegen, was den eigenen Prozess inneren Empfindens in Gang setzt. Die Gefahr jener, mit Beethoven zu sprechen, in der Instrumentalmusik zu weit getriebenen Malerei, könnte auch in dem Versuch bestehen, Musik zu machen, die Gegenwärtiges einfach nur abschildert. Interessant ist deswegen Beethovens Begriff Erinnerung an das Landleben, der den Anlass ins Vergangene entrückt und die innere Bewegung in den Vordergrund stellt. Die Symphonie ist also nicht ein musikalischer Realismus irgendwelcher Art, sondern innerer Widerhall von früher Durchlebtem. Ebenso wie Goethes Nichts und Alles zielen auch Beethovens Worte mehr Empfindung als Malerei zuletzt auf die Eigengesetzlichkeit eines Werkes, das seinen Anlass weit hinter sich lässt und sich authentisch entfaltet. Empfindung, das ist Beethovens Begriff für die Gesamtgeste des Stücks, für den inneren Zusammenhang seiner einzelnen Charaktere, deren jeder seine eigentliche Intensität erst vom Strom des Ganzen erhält. Sein Wort also für den geschehenden Gesamtprozess. Es gibt auch in diesem Werk nichts, das aus der Konstruktion des Ganzen herausspringe, das nur für sich allein genossen und konsumiert werden will, nicht einmal jene auf Nachtigall, Wachtelschlag, der es Beethoven ja auch sonst angetan hat, und Kuckuck bezogene Stelle, auf die in der Partitur des zweiten Satzes extra und fast kindlich hingewiesen wird. Dieser Passus, der in seiner scheinbaren Vereinzelung am meisten dem nahe kommt, was Beethoven ablehnend Malerei nannte, ist nämlich als eine Art Kadenz des ganzen Satzes ausgewiesen. Hier löst sich die so sachte und unmerklich angestiegene Spannung des ganzen zweiten Satzes, der Szene am Bach, in der überraschendsten Weise. In jenen Vogelrufen lässt sich, wenn man will, das Grundmaterial des ganzen Satzes wie auf eine Formel gebracht, erkennen. Die mehr oder weniger geheimen Solisten, die schon lange vorher überall diese Bach-Szene belebten, treten hier endlich offen, wie in einer Konzertkadenz, hervor. Auf eine verborgene Einheit des Ganzen sind zahlreiche, auch noch so gegensätzliche musikalische Charaktere immer wieder bezogen. Herausgegriffen sei etwa der Beginn der Symphonie zum Vergleich in die gleiche Tonart transponiert. Die Grundstruktur dieses heiteren Motivs erscheint später als sein charakterliches Gegenteil in jener Gewitter-Sturm-Episode. Und wiederum entsteht hieraus jener Ansatz des Dankchorals im völligen Kontrast zur vorherigen unheimlichen Gewitterstimmung des Anfangs am Ende der Gewitter-Episode. Nun zur Interpretation des ersten Symphoniesatzes Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande. Beethoven gibt in dieser Symphonie Metronome an. Für diesen ersten Satz wird der ganze Takt, also das halbe gleich 66, gefordert. Die Frage, ob Beethovens Metronomzahlen verbindlich sind oder nicht, scheidet heutzutage die Interpretengeister. Auf der Verbindlichkeit der Beethovenschen Metronomzahlen hat etwa der Geiger Rudolf Kolisch eine ganze Theorie aufgebaut. Wenn aber nach Theodor Adorno ein Werk, das heißt das, was hinter dem fixierten Text steht, geschichtlich sich verändert, so ist nicht recht einzusehen, dass ausgerechnet das Tempo davon ausgenommen sei. Denn das Tempo bestimmt den Charakter und eben diese ist nur in sehr weiten Umrissen festzulegen. Und doch bleiben solche authentischen Tempovorschriften natürlich ein Stachel, zwingen unbedingt zur Auseinandersetzung. Das jeweils angemessene Tempo könnte sich wohl nur aus der interpretatorischen Analyse ergeben, die den Strom des Ganzen mit den Verweiltendenzen vieler Einzelheiten in Übereinstimmung bringt. Verstehe ich zum Beispiel im ersten Satz die im neunten Takt beginnende Viertelbewegung bereits als Vorgriff auf gewisse spätere Choralstellen, so wird das Tempo, um dem Choralcharakter dieser Stelle zu genügen, getragener sein müssen. So bei Furtwängler in einer Aufnahme der 50er Jahre mit den Wiener Philharmonikern. Nehme ich dagegen, wie Antal Dorati mit dem Royal Philharmonic Orchestra London, etwa das Beethovensche Tempo, dann klingt die gleiche Stelle viel unscheinbarer, volksliedhaft, schlicht. Was ist nun richtig, was ist falsch? Es gibt hier kein Schema. Die Antwort könnte nur von der Geste des Ganzen her gegeben werden. Zu fragen ist also, spielt Furtwängler nur langsam? Oder erscheint in seinem Tempo eine mögliche große Perspektive dieses Stücks? Die Aufnahme dieses ersten Satzes bewegte mich, trotz des eklatanten Widerspruchs zum originalen Tempo, weil plötzlich der Zusammenhang dieses Werkes mit dem späten Quartett Opus 132 etwa gegeben war. mit dem Choralton der heiligen Danksagung eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart. Merkwürdigerweise auch in F. Und weil darüber hinaus auch je eine Verbindung mit den Brucknerschen großen Flächen erschien, weil also, wie es legitim ist, das Spätere, das Frühere mitinterpretieren hilft, eine These, die jedem Historismus radikal widerspricht, wie es ja die meisten der von Furtwängler auf uns gekommenen Interpretationen tun. Hören Sie hier den ersten Satz der Beethovenschen Pastorale, die Wiener Philharmoniker spielen unter Wilhelm Furtwängler. es war der erste Satz von Beethovens Pastoralsymphonie, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter Wilhelm Furtwängler. Von den zahlreichen von mir abgehörten Aufnahmen waren fast alle unter dem von Beethoven angegebenen Tempo. Wenige, wie zum Beispiel die von Dorati, erreichten es. Aber keine ging darüber. Über die Gründe des offenbar in neuerer Zeit langsameren Tempos bei Beethoven und auch bei anderen, in den nicht nur motorischen Sätzen, lässt sich nur spekulieren. Eine der Ursachen dafür könnte sein, dass die heute immer mehr ins Innere der Werke dringende Interpretation immer neue Details in ihrer Bedeutung gewahrt, und jedes solches Ausspielen benötigt ja Zeit. Die Kategorie des Espressivo, das heißt des sich zeitnehmenden Spiels, scheint sich erst allmählich durchgesetzt zu haben. So polemisiert ja noch Wagner gegen den nur durchtaktierenden Kapellmeister zugunsten des Deklamierenden. Und jede Deklamation geht mit der Zeit frei um, das heißt verbraucht minutiös mehr Zeit, was sich ja auch in den Tendenzen des Tempos niederschlägt. Immerhin, das Beethoven-Tempo in diesem ersten Satz ist auch heute möglich, aber nicht, weil es das authentische Tempo ist, sondern nur, weil es eine sinnvolle, wenn auch völlig andere Perspektive eröffnet als Furtwänglers Tempo. So bei Antal Dorati. Das Ganze gerät ihm so kraftvoll wie schlicht, statt choralmäßig klingt es nun tänzerisch, hören Sie etwa eine Stelle aus der Durchführung. Aber natürlich, in diesem Tempo ist wiederum nicht alles zugleich möglich. Gerade die eben gehörte Stelle wirkt im schnellen Beethoven-Tempo eher pauschal einheitlich, während in dem auch nur etwas langsameren Tempo, etwa Keilberts mit den Bamberger Symphonikern, hier der rhythmische Kontrast, nämlich thematischer Rhythmus gegen Triolen, geradezu aufregend deutlich herauskommt. Der Verzicht beim schnellen Beethoven-Tempo besteht eben darin, dass zum Beispiel solche Rhythmen nicht mehr in ihrem fast dramatischen Gegeneinander zu hören sind, sondern mehr in eins zusammenfließen. Der Gewinn dagegen liegt im großen Schwung des Ganzen, den das schnelle Tempo bewirkt, zumal Dorati sehr streng im Zeitmaß bleibt. So werden die heiteren Empfindungen nicht feierlich wie bei Furtwängler, sondern zu einem an den Fortissimo-Stellen geradezu orgiastischen Tanzerlebnis. Hören Sie nun den ersten Satz der Pastorale. Es spielt das Royal Philharmonic Orchestra London unter Antal Dorati. Thank you. Das war der erste Satz aus Beethovens Pastorale, gespielt vom Royal Philharmonic Orchestra unter dem Dirigenten Antal Dorati. Vielleicht verstellt ein im zweiten Satz etwas mehr im Vordergrund stehendes illustratives Element zuweilen den Blick auf die ganz eigene Schönheit dieser Szene am Bach. Im Hinblick auf die Strukturen der einzelnen Phrasen könnte man hier als Grundidee den Dialog zwischen der Sprache des Menschen und den Naturstimmen oder Geräuschen erkennen. Die Hauptlinie oben ist eine melodische Rede, die anfangs immer wieder von nachdenklichen Pausen unterbrochen wird, ehe sie sich in weit geschwungenen, zusammenhängenden Bögen äußert. Die Naturstimmen dagegen, oft die unteren Instrumente, fließen kontinuierlich dahin und sind so etwas wie ein dauernd gegenwärtiges Gegenüber zum menschlichen Sprechen, so etwa wie in vielen Schubert-Liedern. Die Interpretation sieht sich hier vor der Aufgabe, den Kontrast zu artikulieren und doch auch wie unmerklich zu überbrücken. Die Pausen in der Melodie dürfen keineswegs Zäsuren werden, im Gegenteil muss ihnen verbindende Kraft eignen. Sonst droht gerade dieser zweite Satz der Pastorale zu zerfallen oder zu lang zu erscheinen. Der Dirigent Rudolf Barschai scheint besonders diese Gefahr bannen zu wollen. Er veranlasst das Orchester zu dichtem Brahmsklang, zu intensiv pulsierender Bewegung, ja fast zur Aktivität. Aber Barschai gerät dadurch in eine andere Gefahr, nämlich den gelassenen Dialog der verschiedenen Schichten dieses Satzes ganz dem vorwärtstreibenden Pulsieren zu opfern. Eine ideale Balance zwischen den beiden Dialogpartnern Natur und Mensch findet hier dagegen Georg Scholti. Und nicht nur das Einzelne gelingt ihm hier. Die eigene Schönheit des zweiten Satzes wird ja auch durch seine Gesamtform geprägt. Sie gleicht sich völlig dem Naturbild des Baches an. Zwar herrscht hier deutlich Sonatenform, aber eine, die, wie so oft bei Schubert, mimetisch sich der Landschaft anmisst. Nichts mehr also von einem, gerade sonst bei Beethoven begegnenden, dramatischen Charakter der Sonatengestalt, sondern das Ganze strömt in sanften Windungen, in unmerklichem Gefälle. Und die Durchführung verändert das Thema eigentlich nicht, sondern lässt es nur wie die Kurven eines Wasserlaufs in immer neuem Licht aufscheinen. Scholtis Prinzip ist hier das des Melodischen. Auch alle Begleitungen sind wie Melodien weich geschwungen. Und gegenüber Barschai ist besonders Scholtis Leichtigkeit zu bemerken. Die Bewegung gleitet bei ihm über alle Schwerpunkte hinweg. Der wie schimmernde Klang dieses Musizierens ist auch darin begründet, dass Scholtis Orchester weder nur kammermusikalisch noch nur integriert orchestral wirkt. Vielmehr musiziert er gerade auf der Grenze zwischen beidem, sodass man einerseits die instrumentalen Charaktere sehr genau unterscheiden kann, andererseits aber doch die Verschmelzung zum runden Gesamtklang nie in Frage steht. Hören Sie nun zum Abschluss der heutigen Sendung den zweiten Satz aus Beethovens Symphonie Nummer 6, der Pastorale, ganz. Es spielt das Chicago Symphonieorchester unter Georg Scholti.